Der Morgen, der auf Pjotr Petrowitsch Luschins so verhängnisvolle Auseinandersetzung mit Dunetschka und Pulcheri Alexandrowna folgte, verfehlte seine ernüchternde Wirkung nicht. Luschin musste das Ereignis, das ihm noch gestern als fantastisch, ja als unmöglich erschienen war, nun zu seinem größten Leidwesen doch als eine trotz allem vollzogene und unwiderrufliche Tatsache ansehen. Die schwarze Schlange der verletzten Eigenliebe hatte die ganze Nacht an seinem Herzen gefressen. Nachdem er das Bett verlassen hatte, warf er einen Blick in den Spiegel. Er fürchtete, dass ihm die Galle übergelaufen sei. Aber es war alles vorläufig in bester Ordnung, und als Pjotr Petrowitsch sein edles, weißes und in letzter Zeit etwas feist gewordenes Gesicht erblickte, tröstete er sich für einen Augenblick in der festen Überzeugung, irgendwo anders eine Braut und vielleicht eine noch bessere zu finden. Aber er besann sich sofort und spuckte energisch aus, wodurch er ein stilles, aber sarkastisches Lächeln bei seinem jungen Freund und Stubengenossen Andrei Semjonowitsch Lebesjetnikow hervorrief. Pjotr Petrowitsch bemerkte dieses Lächeln und beschloss sofort, es seinem jungen Freund vorzuwerfen. In letzter Zeit hatte er ihm schon vieles vorzuwerfen gehabt. Seine Wut vergrößerte sich noch, als ihm zu Bewusstsein kam, dass es ganz unnötig gewesen war, Andrei Semjonowitsch das gestrige Ereignis mitzuteilen. Das war der zweite Fehler, den er gestern vor lauter Aufregung und aus übermäßigem Mitteilungsbedürfnis gemacht hatte. Hierauf war nun diesen ganzen Vormittag, wie absichtlich, eine Unannehmlichkeit der anderen gefolgt. Sogar im Senat hatte er einen Misserfolg in der Sache, die er vertrat. Ganz besonders aber hatte ihn der Hauswirt gereizt, von dem er in Anbetracht seiner baldigen Heirat eine Wohnung gemietet hatte, die er auf eigene Rechnung renovieren ließ. Dieser Hausbesitzer, irgendein reich gewordener deutscher Handwerker, weigerte sich, den soeben abgeschlossenen Vertrag rückgängig zu machen und verlangte die volle Bezahlung der im Vertrag genannten Summe, obgleich ihm Pjotr Petrowitsch eine nahezu völlig renovierte Wohnung zurückgab. Ebenso wollte man in dem Möbelgeschäft auch nicht einen Rubel von der Anzahlungssumme für die gekauften, aber noch nicht in die Wohnung geschafften Möbel zurückzahlen. »Ich kann doch nicht einzig wegen der Möbel heiraten«, knirschte Pjotr Petrowitsch, doch gleich darauf durchfuhr ihn noch einmal eine verzweifelte Hoffnung. »Ja, ist denn wirklich alles unwiderruflich verloren und abgetan? Kann man es denn nicht noch einmal versuchen?«